Den Kurs hat der Chef persönlich gesteckt und die Wortwahl gab Premierminister David Cameron auch gleich mit vor. Ein Schwarm von Menschen komme da über das Mittelmeer, meinte er zu Beginn der Krise in Calais. Man müsse diesen Leuten klar machen, das ist kein sicherer Hafen hier in Großbritannien. Camerons Kabinett assistierte ihm. Die Straßen im Königreich seien nicht mit Gold gepflastert, schrieb Innenministerin Theresa May in einem Zeitungsartikel. Hier fließen nicht Milch und Honig, sagte James Brokenshire, der Minister für Einwanderung. Und jetzt auch Außenminister Philip Hammond mit Blick nach Calais. Solange es there are large numbers of pretty desperate migrants. Solange es eine große Zahl von ziemlich verzweifelt marodierenden Migranten gibt, solange wird der Druck auf die Tunnelsicherheit bestehen bleiben. There always will be a threat. Herummarodierende Migranten, ein Schwarm von Menschen, die Straßen sind nicht mit Gold gepflastert, die Sprache der Regierung ist so scharf wie ihre Vorhaben. Das Gesetz kommt im Herbst ins Parlament. Danach müssen Vermieter, die Einwanderer ohne gültige Papiere beherbergen, mit bis zu 5 Jahren Gefängnis rechnen. Abgelehnten Asylbewerbern, die wegen ihrer Angehörigen dennoch geduldet werden, wird die wöchentliche 50-Euro-Unterstützung gestrichen. Und Arbeitgeber, die Flüchtlinge illegal beschäftigen, müssen ebenfalls mit harten Sanktionen rechnen. Zeitungsberichten zufolge bereiten die Behörden bereits umfassende Razzien in Reinigungsfirmen, Pflegeheimen und Bauunternehmen vor. Einer Studie der London School of Economics zufolge arbeiten in Großbritannien mehr als 600.000 Menschen illegal, davon rund 2/3 allein im Großraum London. Andere Berechnungen gehen von mehr als 1 Million aus. 30.000 Flüchtlinge sind im vergangenen Jahr in England angekommen, etwa 6.000 im ersten Quartal diesen Jahres. Das werde so weitergehen, warnt Außenminister Philip Hammond. The gap in standards of living between Europe. Die Kluft in den Lebensstandards zwischen Europa und Afrika wird immer dazu führen, dass Millionen von Afrikanern ein Motiv haben, nach Europa zu kommen. Deshalb, sagt Hammond, müsse sich Europa ändern. Der Außenminister führt die Reformverhandlungen mit der Europäischen Union. Solange die europäischen Gesetze so sind, wie sie sind, müssen viele Zuwanderer nur einen Fuß auf europäischen Boden setzen, um ziemlich sicher sein zu können, dass sie nie in ihr Heimatland zurückgeschickt werden. Und das ist kein haltbarer Zustand. Spätestens Ende 2017 will Großbritannien über die Mitgliedschaft in der EU abstimmen. Bis dahin will die Regierung Cameron Reformen in der EU durchgesetzt haben. Am Beispiel der Flüchtlinge illustriert sie in diesen Tagen, was konkret sie damit meint.